Im Gehäuse. Ein Hörspiel von Wolf-Dietrich Schnurre. Regie Ferdinand Ludwig. Also, ich gehe dann. Schließ ab. Ja. Auch das Sicherheitsschloss. Ja. Und nimm nicht ab, wenn das Telefon klingelt. Ich leg wieder die Kissen drauf. Gut. Oder erstickt es davon? Es lebt doch nicht, Anna. Wo ist mein Hut? Manchmal ist Atem dran. Atem von dem, der anruft. Aber es ist Blut in der Leitung. Kind, ich werde immer ganz traurig, wenn du so sprichst. Ich spreche so, weil es so ist. Ich höre es doch rauschen. Warum nimmst du den Hörer ab? Weil ich Verbindung brauche nach draußen. Du rufst jemanden an? Es ist viel los in der Luft. Alle reden und so. Man braucht gar nicht zu fragen, immer ist man gemeint. Deine Welt ist hier drin. Du bist nur in dieser Wohnung geborgen. Ich will ja nicht hinaus. Ich will nur hören, was ich versäume. Nichts. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Warum sagst du es mir dann so oft? Um dich zu trösten. Wenn ich geborgen bin, wieso brauche ich dann Trost? Anna, du weißt nicht immer, wie gut du es hast. Wenn es draußen schlecht für mich ist, muss es deshalb hier drin noch nicht gut für mich sein. Nenn es erträglich, damit wäre ich auch schon zufrieden. Bis gleich, Anna. Und all die Möbel, die mich belauern? Fang nicht schon wieder an. Warum hat das Vertigo Raubtierfüße? Es ist alt. Früher hat man das so gemocht. Ich habe mich schon als Kind vor ihm gefürchtet. Als Kind hast du dich vor allem gefürchtet. Weil du mich immer mit all dem Dunkel allein gelassen hast. Anna. Es war Krieg. Man durfte kein Licht machen, wenn die Flugzeuge kamen. Aber du bist in den Keller gegangen. Du weißt, es war Pflicht, in den Luftschutzkeller zu gehen. Stell dir vor, sie wären mich holen gekommen. Zwischen dem Gerümpel in der Besenkammer hätten sie mich bestimmt nicht gefunden. Aber sie hätten den Grund wissen wollen, warum ich nicht komme. Du hast nie gewusst, was hier oben geschieht. Du weißt es heute noch nicht. Die Wohnung war immer freundlich zu uns. Und sie ist es auch damals gewesen. Damals erst recht. Du hast den Kleiderschrank nie seine Flügel aufklappen sehen. Er hat keine Anna. Bewahrst du neben die Dunkelheit auf, die du am Tag hier verteilst. Du möchtest, dass ich erschrecke, damit ich deinen Beistand nötig habe. Ich muss jetzt gehen. Der Rentenschalter wird in einer halben Stunde geschlossen. Wann kommst du zurück? Ich kaufe nur noch ein bisschen was ein. Nimm dir Zeit. Ich bin gerne allein. Ich möchte nachdenken können. Hab ich mich dir jemals aufgedrängt, Anna? Immer. Dauernd klopfst du an meine Tür. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass du dich einschließt. Rede dich nur heraus. Du willst nicht, dass ich in meinem Zimmer allein bin. Meinst du, ich weiß nicht, dass du jede Nacht dein Ohr an den Türrahmen presst? Aber mein Atem hält zu mir, er verrät mich nicht. Und wenn du mir noch so viel Dunkelheit durch das Schlüsselloch bläst... Hör auf, mich ständig mit Dunkelheit in Verbindung zu bringen. In keinem Zimmer wird es jetzt so früh dunkel wie in meinem. Woran liegt denn das? Dein Zimmer ist das einzige, das nach Osten geht. Und von dort her kommt nun mal die Nacht. Wie du das weißt. Warum nimmst du deinen Schatten nie mit, wenn du einkaufen gehst? Ich weiß, weil er auf mich aufpassen soll. Du hast Angst, dass ich irgendwas gegen dich unternehme und glaubst, mich so unter Kontrolle halten zu können. Sprich doch nicht von Angst, sprich von Vertrauen. Ich liebe dich doch. Du bist doch mein Kind. Ich bin nicht krank. Ich sehe genau, wie dein Schatten jetzt neben dir liegt. Das hast du absichtlich gemacht. Aber darauf falle ich nicht rein. Los, geh. Nur mein Zimmer beschützt mich vor ihm. Ich gehe nur, wenn du dich wieder beruhigst. Du hast gut reden. Du hast die ganze Wohnung im Rücken. Es ist unsere Wohnung, Anna. Sie gehört dir und mir. Alle Räume hier lauern auf mich. Und die Besenkammer ist der schlimmste von allen. Ihr Dunkel hat seinen Auftrag noch lange nicht erfüllt. Lass diese Kammer. Die Wohnung ist groß. Du kannst dich ungehindert in ihr bewegen. Keine der Steckdosen mag mich. Die Standuhr fletscht ihr Affengebiss. Es frisst mir die Zeit weg. Sie leckt sich mit dem Pendel den Bauch. Ich behalte keine Minute für mich. Das redest du dir ein. Wir haben die Zeit stillstehen lassen. Die Wohnung ist eingeschworen auf uns. Alles hier liebt dich. Jeder Stuhl, jeder Tisch hat dich aufwachsen sehen. Immer sind die Teppiche zärtlich zu deinen Füßen gewesen. Ja, weil du sie geschlagen hast unten im Hof. Du hast sie dressiert. Und auf diesen Stühlen hat nie ein anderes Kind gesessen. Es ist nicht meine Scheu, die das verhindert hat, Anna. Du warst es, nach der wir uns richten mussten. Und du willst ja nicht einmal heute Besuch. Sogar den Maler, den der Hauswirt bestellt hat, haben wir absagen müssen. Farben sind erst im Herbst schön. Hast du die Blätter, die ich dir mitgebracht habe, schon ins Album geklebt? Manche haben Adern wie Hände. Die vom Ahorn vor allem. Wenn sie welken, krampfen sie sich zusammen, sie kratzen am Himmel. Überall siehst du Hände. Ich sehe die bleichen Augen, die aus den Häusern starren. Das ist das Fernsehen, Anna, das weißt du doch. Die Flugzeuge, die mit Fell bespannt sind und keinen Lärm machen. Wir wollten nie wieder über Flugzeuge reden. Du solltest überhaupt weniger reden. Du drängst dich zu oft in meine Gedanken. Nur wenn du sie von deinen Träumen nicht trennst. Meine Träume gehören mir auch. Du weißt, dass ich dir nichts wegnehmen will. Du lügst. Dauernd möchtest du in mein Zimmer. Ich möchte dich davon abbringen, dass du dich einschließt. Kannst du das nicht verstehen? Du wolltest gehen. Ja, ich muss mich beeilen. Leg dich ein wenig hin. Schmieg dich in das schöne neue Kissen. Denk an die zarten Daunen darin. Gestern hat wieder eine Taube vorm Fenster gesessen. Tauben sind liebe Geschöpfe. Tauben sind schrecklich. Sie hat den Kopf schief gehalten und mit ihrem Blick ein Loch in die Gardine gesenkt. Es war sicher vorher schon drin. Warum stopfst du es nicht? Ich brauche es zum Raussehen. Sie besprechen sich. Sie wollen herein. Manche haben sich mit Fledermäusen gepaart. Man sieht es an ihren Krallen. Andere haben Raubvogelköpfe. Ich glaube, ich werde hier bleiben, Anna. Notfalls schicken Sie die Rente auch mit der Post. Nicht nötig, ich werde mich wehren. Mein Zimmer beschützt mich. Du sollst so etwas nicht sagen. Niemand tut dir hier was. Eines Tages werden sie mit ihren aufgepumpten Brüsten die Fenster eindrücken. Dann kommt es darauf an. Sie oder ich. Bitte, Anna. Warum hast du diesen Schleier am Hut? Gefällt er dir nicht? Stört dich das Gitter nicht vor den Augen? Mich hat noch nie was gestört, das mich schmückt. Mich hat noch nie was geschmückt. Aber es gibt viel, das mich stört. Ich kaufe morgen ein. Hat der Vaters Zimmer vergitterte Fenster? In einer geschlossenen Abteilung sind die Fenster immer vergittert. Dann kommt der Tod doch nur zerstückelt herein. Wieso ist er eigentlich trotzdem gestorben? Du weißt doch, Anna, es ist ein Herzschlag gewesen. Ich habe viele Herzschläge, warum sterbe ich nicht davon? Dein Vater war ernstlich krank. Da war auch sein Herz angegriffen. Du bist zum Glück nur gefährdet. Ich war es schon als Kind, nicht wahr? Du bist es eigentlich immer gewesen. Bei jedem Klingeln in die Besenkammer geflüchtet. Warum hast du mir nicht damals schon das Zimmer gegeben? Im Zimmer hätten sie dich gefunden. Dabei war ich gar nicht krank. Nein, du hattest nur Angst. Vor jedem Menschen, vor jedem Geräusch. Das Schlimmste war das Klingeln. Du weißt, dass wir es abstellen wollten. Aber das Klopfen, das hat dich noch ärger erschreckt. Sie wollten rein. Alle wollen sie rein. Aber ich habe die Schere bereitgelegt. Wenn sie kommen, stich ich zu. Ich lass dich nicht allein. Aber es klingelt auch, wenn du weg bist. Sie warten nur drauf. Sie verstellen sich. Sie rufen durch den Briefschlitz. Du horchst. Aber sie lügen. In Wirklichkeit sehen sie herein. Ihr Blick geht durch die Wände. Ich rieche es, wie ihr die Tapetenblumen verbrennt. Sie wollen mich hypnotisieren, ich soll abgeholt werden. Aber das musste ich dir damals sagen. Da warst du ein Kind. Du durftest doch keine Unvorsichtigkeiten begehen, wenn ich nicht da war. Immer hast du mir eingeredet, ich wäre krank. Du wolltest mit anderen Kindern spielen, du wolltest mit in den Keller, du wolltest spazieren gehen. Es hätte doch bei deinem Zustand keine Woche gedauert und du wärst mir weggenommen worden und in eine Anstalt gekommen. Ernst sagt, was krank ist an ihnen, hängt damit zusammen, dass man sie hier wie eine Gefangene hält. Wer ist Ernst? Eine Stimme. Wessen Stimme? Deines Mannes. Er ist eine Ausnahme. Er sagt, wenn er könnte, würde er mich retten. Wovor? Vor dir. Wer ist dieser Ernst? Der Briefträger. Stell dir vor, wie behutsam er war. Er hat nicht geklingelt und nicht geklopft. Er hat mich gerufen. Anna. Wie darf dieser Mensch so mit dir reden? Als er den Brief durch den Schlitz geschoben hat. Er war für mich bestimmt. Wollte er wissen, ob ich den Absender kenne. Er weiß ganz genau, wann ich einkaufen gehe. Von wem war er denn, der Brief? Sie werden es nicht glauben, sagte Ernst. Aber ich glaube es. Ich weiß es sogar. Der Brief ist von Vater gewesen. Dein Vater ist tot. Und der Brief? Ist vom Bruder deines Vaters gewesen. Ihre Handschriften ähneln einander. Du lügst. Der Absender war gedruckt. Es war Vaters Anwaltsbüro. Ich halte es deinem Zustand zugute, dass du so mit mir sprichst. Und gegen diesen Ernst werde ich Anzeige erstatten. Wie kann so ein Briefträger dich in dem Irrtum bestärken, dein Vater hätte geschrieben? Sag doch, er mag mich. Er hat dich doch noch nicht einmal gesehen. Ernst sagt, ich sehe sie genau. Ich habe sie mir schon oft vorgestellt. Sie sind blass, schmal. Ihre Augen sind lichtempfindlich. Sie haben schulterlanges, schwarzes Haar. An den Schläfen wird's grau. Dabei sind sie noch jung. Du bist 38. Er kommt wieder, sobald du einkaufen gehst. Nicht mehr lange. Dann wird man ihn strafversetzen. Dann breche ich hier aus. Anna. Ernst sagt, ich habe oft nachgedacht über sie. Alle im Haus kennen sie, aber niemand hat sie gesehen. Auch keiner meiner Kollegen. Ich verstehe nicht, wie sie so leben können. Sie sind für mich der normalste Mensch, den ich kenne. Kind, dass du normal bist, wissen wir alle. Dein Zustand ist seelisch bedingt. Ernst sagt, meine Krankheit wärst du. Das ist ungeheuerlich. Du wirst zugeben müssen, dass man das nicht auf sich beruhen lassen kann. Du wirst nichts gegen ihn unternehmen. Alle seine Nachforschungen hat er für mich angestellt. Anna. Anna, wie sprichst du denn? Er hat sich umgehört. Alle alten Mieter im Haus erinnern sich an Vater. Nur von seiner Krankheit weiß keiner. Logisch. Wir haben sie auch so lange wie möglich geheim zu halten versucht. Nervenkranke und Menschen, die seelisch so stark belastet waren wie du, haben in jener Zeit wenig Aussicht auf eine fachgerechte Behandlung gehabt. Warum musste ich denn dauernd solche Angst um dich haben? Hast du Vater hingebracht? Oder ist er abgeholt worden? Bitte? Hast du Vater hingebracht? Oder ist er abgeholt worden? Musste einen Anstaltswagen bestellen. Er ist um 3 Uhr morgens gekommen. Wann war das? Ich weiß es nicht mehr. Du weißt die Uhrzeit und weißt nicht das Jahr? Ich weiß nur, dass es Herbst war. Es war neblig auf den Straßen. War es, als nachts immer die Flugzeuge kamen? Es muss davor gewesen sein. Sonst hätte ich mich erinnern müssen. Die Flugzeuge erinnere ich mich doch auch. Hör mit den Flugzeugen auf. Wo war ich in der Nacht? Du lagst im Bett und schliefst. Du warst noch sehr klein. Wie klein? Ich sag dir doch, Anna, ich weiß es nicht mehr. Du weißt es, du hast ein gutes Gedächtnis, das hast du immer gesagt. Also wann war das? 1940, Oktober. Da war ich 1,5 Jahre alt. wolltest du dich eben nicht an diese Zeit erinnern? Ich erinnere mich an jede Phase deines Lebens. Auch an die, als ich Nacht für Nacht zwischen Scheuertüchern und Bonawachsbüchsen auf dem Bauch lag, wenn die Flugzeuge kamen. Auch an die, Anna. Du hast Scheinwerferaugen wie meine Fledermäuse. Deine Blicke reichen vom Keller bis hier rauf in die Wohnung. Ich bin jedes Mal sofort wieder raufgekommen. Ja, wenn alles vorbei war. Es gab keine andere Lösung, Anna. Glaub es mir doch. Und es sind ja auch nicht nur die Flugzeuge gewesen, die dir Angst gemacht haben. Du warst immer schon so. Du meinst, ich habe es von Vater geerbt. Ganz sicher. Du lügst. Anna. Vater war gar nicht krank. Er ist auch nicht abgeholt worden. Ernst hat sich erkundigt. Alle sagen dasselbe. Ja, aber merkst du denn nicht, wie dieser Mann sich für dich interessant machen möchte? Er möchte mir helfen. Er sagt, von September bis November 1940, sagen die Leute, hast du unter Aufsicht gestanden. Die Leute übertreiben. Sie sagen, einer im Haus hat dem Blockwart gemeldet, dass du nachts einer jungen Frau aufgemacht hast. Sie trug einen gelben Stern. Ja, und? Sie hat ein Bündel Sachen bei dir gelassen. Als man dich verhört hat, hatte sich herausgestellt, dass das Vaters Sekretärin war. Was? Er hat sie ein halbes Jahr vorher wegen seiner Krankheit entlassen. Es ging ihr schlecht. Sie hat sich Geld borgen wollen. Die Leute sagen, du hast zu Protokoll gegeben, er hat sie entlassen, weil sie Jüdin war. Eine Schutzbehauptung, das musste ich machen, um deinen Vater zu decken. Er war durch seine Krankheit ja genauso gefährdet wie sie. Daraufhin hat man dich unter Beobachtung gestellt. Bedank dich bei deinem Ernst, wenn du mich jetzt zwingst, dir die Wahrheit zu sagen. Was hat Ernst damit zu tun? Ich werde mich bei der Wahrheit bedanken. Das wirst du dir überlegen. Du bist nicht meine Mutter. Was? Du bist nicht meine Mutter. Nein. Dein Vater hat mich verlassen, als ich kein Kind kriegen konnte. Ich hab's geahnt. Ich hab's geträumt. Ich hab's gehofft. Eines Tages wirst du dich auf Knien dafür entschuldigen, dass du das eben gesagt hast. Wer ist meine Mutter? Sie. Die junge Frau mit dem Stern? Ja. Vaters Sekretärin. Wo ist sie? Ermordet. In einem KZ. 1,5 Jahre danach. Wonach? Nachdem dein Vater sie entlassen hat. Nachdem er sie von einem Tag auf den anderen nicht mehr angesehen hat. Mein Vater war immer sehr gewissenhaft. 24 Stunden vorher hatten die staatlichen Schikanen begonnen, denen sie und ihre Leute von da an ausgesetzt waren. Dein Vater wollte vermutlich ein korrekter Staatsbürger sein. War ich da schon auf der Welt? Aber natürlich. Da bist du ein Jahr alt gewesen. Und warum hat sie mich zu dir gebracht? Hast du sie denn nicht gehasst? Ich hätte sie umbringen können. Bis zu dem Tag ihrer Entlassung. Von da an begann ich, mich um sie zu kümmern. Ich hatte dabei allerdings mehr an dich gedacht. Dennoch liebte ich ja deinen Vater. Obwohl er schon ein Jahr von mir getrennt lebte. Du hast gehofft, dass er zurückkommen würde. Ja. Die Rechnung ging sogar auf. Ich hatte dich ihm so reizvoll geschildert, dass er zu einer Besichtigung kam. Allerdings fiel sie negativ aus. Er wollte nicht mehr mit dir zusammenleben. Im Gegenteil. Er hat mir ausdrücklich diesen Vorschlag gemacht. Er sagte, wir brauchten ja nicht wie Eheleute zu leben. Entscheidend wäre, nach außen hin den Schein zu wahren. Nach dem Fehltritt mit dieser Jüdin. Da würde ihm die Fortführung unserer Ehe beruflich sehr nützen. Er hätte nur eine einzige Bedingung. Hat es mit mir zu tun? Weißt du, was er an dir auszusetzen hatte? Du sahst ihm zu jüdisch aus. Er meinte, du würdest seine Karriere gefährden. An diesem Tag habe ich mir vorgenommen, deinen Vater in deinen Gedanken sterben zu lassen. Aber jetzt hat er dir doch geschrieben. Ja, zwei Zeilen. Die Geschäfte gingen schlecht und er wäre nicht mehr der Jüngste. Er könnte daher nur noch ein Drittel des monatlichen Unterhalts zahlen. Und wieso hast du mich dann bei dir behalten? Ich traute den Kinderheimen nicht. Denn in einem Punkt hatte er recht, du warst ein sehr jüdisch aussehendes Kind. So habe ich dich erst einmal versteckt. Ich denke, du hast mich geliebt. Aber wie stellst du dir das vor? Doch nicht gleich. Erst warst du mir ausgesprochen hinderlich. Du schlägst zurück. Ja. Ich freue mich auf Ernst. Droh mir nicht, Anna. Sonst muss ich dem Vorschlag des Bezirksamts zustimmen, dich in einer Anstalt unterbringen zu lassen. Das würde Ernst niemals zulassen. Er hat dich schlecht präpariert. Immerhin habe ich dir das Leben gerettet. Und das unter ständiger Gefahr und fast 5 Jahre hindurch. Aber ich fing an, mich an dich zu gewöhnen. Ja, ich begann, dich zu lieben. Und deshalb hast du mich für krank erklärt. Und deshalb hast du mir auch damals schon damit gedroht, dass ich abgeholt würde. Anna, wie soll ich einem 3- oder 4-jährigen Mädchen erklären, es wird wegen seines Aussehens in dieser Wohnung versteckt? Ich fand es sicherer, dass ich dich stattdessen scheu und argwöhnisch machte. Ich musste doch arbeiten gehen. Ich brauchte doch eine Gewähr dafür, dass ich dich allein lassen durfte. Du hast mich belogen. Was du belogen nennst, das nenne ich bewahrt. Als alles vorbei war, bin ich 5 Jahre alt gewesen. Niemand im Haus kannte mich. Alle dachten, du hättest mich adoptiert. Warum haben wir kein neues Leben angefangen? Warum hast du mich auch dann noch in meiner Angst bestärkt? Ich habe dich nicht bestärkt. Ich habe auf dich Rücksicht genommen. Du hast mich gefangen gehalten. Erinnere dich. Worin hätte die Alternative bestanden? Das Bezirksamt wollte dich in ein Heim überweisen. Du hast mich an sie verraten. Sie hätten sonst nicht dauernd diesen Prüfer geschickt. Aber uns ist doch gar nichts weiter übrig geblieben. Es war doch jetzt so arg mit dir, dass ich meine Stelle aufgeben musste. Und der Unterhalt, den dein Vater uns zahlte, reichte doch knapp für die Miete. Wovon hätten wir denn leben sollen? Er hat Fledermausaugen, der Prüfer. Er trägt eine Taubenfeder am Hut. Es ist ein Psychiater. Er hat uns erst neulich wieder bestätigt, dass du Fortschritte gemacht hast, Anna. Du redest mit ihm, als wäre ich ein unheilbarer Fall. Und du weißt auch, warum. Es geht um die Pflegezulage. Ich muss ihm vorrechnen, wie viel teurer es wäre, wenn du in eine Heilanstalt wärst. Du hast Angst vor dem Alleinsein, das ist der Grund. Dass du Angst hast, das allein genügt denen nicht. Für die Angst kriegen wir nichts. Angst haben viele. Warum kommt aber immer nur der mit seinen Fledermausaugen? Warum sind wir nie zu einem richtigen Arzt gegangen? Du brauchst keinen Arzt, du brauchst Zuwendung und Pflege. Warum redest du nur immer von der Wohnung und nie von draußen? Warum haben wir kein Fernsehen? Warum bringst du mir keine Illustrierten mit? Warum lässt du den Radioapparat nicht reparieren? Warum gehen wir nicht mal ins Kino oder spazieren? Mein Gott, was passiert denn, wenn du in der Zeitung ein Foto von einem Flugzeug erblickst? Wie hast du dich immer erregt, wenn im Radio die Nachrichten kamen? Wie viele Tage hast du dich in deinem Zimmer eingeschlossen, als du am Wohnzimmerfenster Zeuge des Autounfalls warst? Du bist dir einfach nicht gewachsen, der Welt! Und warum werde ich denn dauernd beobachtet? Warum schließe ich mich denn in mein Zimmer ein? Weil ich Luft holen möchte, die mir gehört. Weil ich von meinen Gedanken nichts abgeben möchte. Weil ich einmal auch mit mir reden möchte. Hindere ich dich etwa daran? Immer. Mein ganzes Leben lang musste ich um dich sein. Nie bist du länger als 2 Stunden weg gewesen. Immer hast du auf mich eingeredet. Immer bin ich ausgefragt worden. Immer musste ich meine Träume erzählen. Immer hast du dich zwischen mich und meine Gedanken geschoben. Sogar nachts. Ich kann in deinem Schweigen nicht lesen, Anna. Ich muss wissen, wie du dich fühlst. Oft schreist du im Schlaf. Einmal wirst du beinahe erstickt, weil du geglaubt hast, dich unter deiner Couch verstecken zu müssen. Stell dir vor, was geschehen wäre, hätte ich keinen zweiten Schlüssel gehabt. Und? Ist was geschehen, seit ich ihn dir weggenommen habe? Woher soll ich das wissen? Du lässt mich ja nicht mehr rein in dein Zimmer. Hast du vergessen, wie ich dazu kam, als du die Fische umbringen wolltest? Hattest du nicht schon das Bild abgehängt, um dahinter ein Mikrofon anzubringen? Ich habe Staub gewischt, Anna. Und ich habe versucht, die Algen von den Aquariumsscheiben zu kratzen. Ausreden. Aber zum Glück durchschaue ich dich jetzt. Ich distanziere mich von dir. Du wirst bald gar nicht mehr merken, dass ich noch da bin. Ich konzentriere mich auf Ernst. Anna. Ich bin fertig mit dir. Eins darfst du nicht vergessen. Dein Zimmer ist eifersüchtig. Es stimmt. Ich habe es neulich gesehen, als du rauskamst. Was? Die Decke. Sie hat sich von den Wänden gelöst. Sie schwebt. Sie schwebt, um niederzustürzen. Und sie wird stürzen. Nachts. Wenn dein Zimmer die Wünsche erfährt, die ihm deine Träume verraten. Daran habe ich noch nicht gedacht. Deshalb sage ich es dir. Es ist nämlich schon am Verhalten der Fische zu spüren. Irgendetwas ist anders mit ihnen. Da hast du recht. Ich habe natürlich nicht die Algen abgekratzt von den Scheiben. Ich habe die Strahlungen gemessen, die die Fische aussenden. Sie haben sich zu einem elektrisch aufgeladenen Kraftfeld verdichtet, das sich mehr und mehr ausdehnt. Liegt das an mir? Du merkst es an ihren Augen. Sie starren dich an. Das lädt sie auf. Es ist wie mit den Tauben, Anna. Hast du nicht gesagt, dass die Tauben... Ich hab dich nicht beunruhigen wollen, aber du weißt ja, die Augen... Betrachte daraufhin einmal die Tapeten in deinem Zimmer. Du meinst in den Rosen? In jeder. Am Grund. Noch nicht ganz deutlich. Aber es wird nicht mehr allzu lange dauern. Fisch und Taube. Lass dich trotzdem nicht aus deinem Zimmer vertreiben. Ich habe Angst. Musst du nicht. Kannst ja heute Nacht erst mal im Wohnzimmer schlafen. Morgen sehen wir dann weiter. Ja. Im Gehäuse. Ein Hörspiel von Wolf-Dietrich Schnurre. Es sprachen die Mutter Grete Wurm, Anna Cordula Tranto. Ton Peter Jochum, Schnitt Waltraud Rasche, Assistenz Barbara Entrup, Regie Ferdinand Ludwig.